Manchmal ziehen meine Gedanken wie auf Wolken schwaden weit, brechen Mauern, brechen Schranken bis zum Ziel der schönsten Zeit, der schönsten Zeit. Links verklungen sind die Lieder, links verstaubt das treue Wort. Manchmal fällt's mir in die Glieder, manchmal wünschte ich, wäre dort. Wo das Volk noch tief im Glauben, Vaterland das Größte war, wo die Menschen sich noch trauten, wenn die Heimat in Gefahr, wo die Treue und die Ehre nicht der Wahrheit Gold und Geld, wo man jeden Helden ehrte und eine Blume hat aufs Grab gestellt. In Gedanken schau ich weiter, kann die Jugend jetzt nun sehen, wie als ewige Begleiter sie zur schönsten Fahne stehen, zur Fahne stehen. Seh die Taten, die sie vollbrachten, ohne Zweifel sie weit ging, nur ans Reich sie stets dachten, möchte diese Zeit. Das Volk noch tief im Glauben, Vaterland das Größte war, wo die Menschen sich noch trauten, wenn die Heimat in Gefahr. Wo die Treue und die Ehre wichtiger war als Gold und Geld, wo man jeden Helden ehrte und eine Blume hat aufs Grab gestellt. All mein Bitten, all mein Drängen wird Erfüllung doch nicht sein, eher würden sie uns hängen, doch ich weiß, es weicht der Schein, der düstere Schein. Doch noch tragen wir in Gedanken alte Zeit und alten Wert, wenn die Fahnen auch einst sanken. Zeit hat uns bestärkt, sie hat uns bestärkt. Wo das Volk noch tief im Glauben, Vaterland das Größte war, wo die Menschen sich noch trauten, wenn die Heimat in Gefahr. Wo die Treue und die Ehre wichtiger war als Gold und Geld, jeden Helden ehrte und eine Blume hat aufs Grab gestellt.